Deutschlandfunk, Medias Res. Sie arbeitete jahrzehntelang als Journalistin, vor allem als Medizinjournalistin für verschiedene ARD-Anstalten und auch für uns hier im Deutschlandfunk. Nur ein Bruchteil der Geschichten, die ihre Gesprächspartner erzählten, ist in ihre Beiträge eingeflossen. Vor allem für die, in denen es um unheilbare Krankheiten, ums Sterben ging, passten oft nicht in die gängige Sendeformate. Dann hatte Judith Grümmer eine Idee, wie wäre es, diese Menschen ihre eigenen Geschichten erzählen zu lassen. Dörte Hinrich stellt Ihnen die Audiobiografin und ihr Projekt, in dem das Schwelgen in der Erinnerungen Geschäftsmodell ist, vor. Dirty Dancing. Das ist der Klassiker, wo wir Mädels 6-7 Mal waren. Und tatsächlich war ich auch so häufig dort. Und da hatte ich einen Freund, das war so ein blöder Hund. Und der sagte zu mir, in so einen Film geht er nicht. Ja, und dann habe ich das dem Olli erzählt. Und dann ging der Olli da mit mir rein. Der Beginn einer Liebesgeschichte, aus der eine lebenslange Beziehung wird. Mit Hochzeit, gemeinsamer Tochter, vielen glücklichen Jahren. Ein Beispiel für ein Medium der besonderen Art, ein Familienhörbuch. Die eben gehörte und weitere Episoden aus dem Leben der Erzählerin waren eigentlich nicht zur Veröffentlichung gedacht, sondern als Schatzkästlein. Bestimmt nur für den Mann und das Kind der Protagonistin, die aber ihre Einwilligung für diesen Radiobeitrag gegeben haben. Denn das Tondokument ist Teil eines einzigartigen Projektes, das sie über ihren eigenen Fall hinaus unterstützen möchten. Palliativ erkrankte junge Mütter und Väter erzählen für ihre Kinder. Die Idee dazu hatte die Journalistin Judith Grümmer. Es hat eben so angefangen, dass ich früher ja eben rein nur fürs Radio gearbeitet habe und da immer wieder festgestellt habe in Interviews, es gibt Menschen, die haben einfach sehr viel Geschichte. Und viele freuen sich dann eben doch auch, wenn sie ihre private Geschichte hörbar machen können für ihre Kinder, für ihre Angehörigen. Und das jetzt also auch nicht in ein Format gepackt bekommen, 30 Minuten, 45 Minuten oder 5 Minuten, sondern dass sie eben wirklich aus der Fülle ihres Lebens erzählen können. Und zwar so, wie ihnen, ich sag mal, der Schnabel gewachsen ist. Denen eine Stimme zu geben, sie erzählen lassen, daraus ist die Idee des Familienhörbuchs entstanden. Das war 2004. Seitdem bekommt die Kölnerin, die 25 Jahre lang vor allem als Medizinjournalistin tätig war, Anfragen von Firmen oder Familien, die die Unternehmensgeschichte oder die Lebensgeschichte Angehöriger vor dem Vergessen bewahren wollen. Viele Stunden Originaltöne nimmt Judith Grümmer auf, die später in die Familienhörbücher einfließen. Sie nimmt sich 3 Tage Zeit, besucht die Menschen zu Hause, trifft sich mit ihnen in der Eifel oder auf der Palliativstation. Und dann bin ich aber sehr früh dran gekommen, dass ich gesagt habe, so, ich muss mich jetzt konzentrieren. Für wen ist es aus meiner Sicht jetzt besonders wichtig? Und da bin ich einfach darauf gekommen, das sind die kleinen Kinder. Das sind die Kinder, die eben nicht das Glück haben, mit ihren Müttern oder Vätern aufzuwachsen und die aber gerne vielleicht später einmal einfach die Geschichte ihrer Mutter oder ihres Vaters hören möchten. Und das kann dann sich auch so anhören. Ah ja, genau. Meine Oma hat im Wohnzimmer auf dem Buffet, schwäbisches Buffet, hat sie eine alte Uhr gehabt. Und die hat immer zur vollen Stunde geklungen. Und da war ich wohl erst 2 oder was. Und dann habe ich mich immer zu dem Glockenschlag gedreht. Aber was ich auch noch lustig fand, ist, wir hatten eine Wummen-Wendelin-Schallplatte. Ich habe eine Luftmatratze oder irgendwie so. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze. Das fertige Hörbuch besteht aus einer Audiodatei, die zwischen 6 und 12 Stunden lang ist. Es hat viele Kapitel, ein Nachwort und ein Vorwort. Letzteres dient als Gebrauchsanweisung für die oft noch kleinen Kinder. Es erklärt zum Beispiel, welches Kapitel für das Kind in welchem Alter gedacht ist. Die Erzählende, denn meistens sind es Mütter, hat die alleinige Deutungshoheit über ihre Geschichte und Geschichten, die sie ihrer Familie hinterlassen will, sagt Judith Grümmer. Palliativ erkrankte junge Mütter und Väter erzählen für ihre Kinder, ist ein Projekt, was eingebettet ist zurzeit in eine Pilotstudie der Universitätsklinik Bonn, der Palliativstation. Die werden befragt vorher auch, wie es ihnen geht, weil man wissen möchte, was bringt das den Menschen mit dieser lebensbedrohlichen und ja eben sehr fortgeschrittenen Erkrankung. Es gibt auch ein Leben vor der Erkrankung. Davon zu erzählen, kann für die Betroffenen hilfreich sein. Und den Kindern kann es nach dem Tod ihres Elternteils helfen, ihre Trauer zu bewältigen, wenn sie der Stimme und den Geschichten der Mutter oder des Vaters lauschen können. Inwieweit das gelingt, soll die Auswertung der Pilotstudie herausfinden. Einen Einblick in die Arbeit der Journalistin und Audiobiografin Judith Krümmer gewährte Dörte Hinrichs.